Übelkeit und Erbrechen. Haben wir die Nahrung geschluckt und in uns hineingenommen, so kann sie sich dennoch als schwer verdaulich herausstellen und einem wie ein Stein im Magen liegen. Ein Stein ist aber, ähnlich wie der Kern, ein Symbol für ein Problem. Wir wissen alle, wie ein Problem im Magen liegen und den Appetit verderben kann. Der Appetit ist in höchstem Maße von der psychischen Situation abhängig. Viele Redewendungen zeigen diese Analogie zwischen den psychischen und somatischen Abläufen. Das hat mir den ganzen Appetit verschlagen. Oder, wenn ich daran denke, wird mir ganz übel. Oder auch, mir wird schon schlecht, wenn ich ihn nur sehe. Übelkeit signalisiert Ablehnung von etwas, was wir nicht haben wollen und das uns deshalb quer im Magen liegt. Auch wildes Durcheinanderessen kann zu Übelkeit führen. Das gilt nicht nur auf der physischen Ebene. Auch in sein Bewusstsein kann der Mensch zu viel Unpassendes gleichzeitig hineinstopfen, sodass es ihm nicht bekommt, weil er es nicht verdauen kann. Die Übelkeit erfährt ihre Steigerung im Erbrechen der Nahrung. Man entledigt sich der Dinge und Eindrücke, die man nicht haben, nicht einverleiben, nicht integrieren will. Erbrechen ist ein massiver Ausdruck von Abwehr und Ablehnung. So sagte der jüdische Maler Max Liebermann angesichts der Zustände in Politik und Kunst nach 1933: »Ich kann ja nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.« Erbrechen ist nicht akzeptieren. Ganz deutlich wird dieser Zusammenhang auch bei dem bekannten Schwangerschaftserbrechen. Hierin äußert sich die unbewusste Abwehr gegen das Kind, beziehungsweise gegen den männlichen Samen, den man sich nicht einverleiben wollte. In der Verlängerung dieses Gedankens kann das Schwangerschaftserbrechen auch eine Ablehnung der eigenen weiblichen Rolle, Mutterschaft, ausdrücken.